Der blutige Krieg in Tschetschenien. Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern. Nationalistischen Rechtspartei. Die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Spiegel im November wollen wir uns insbesondere mit Uri Jalloh beschäftigen. Anlass hierfür ist, dass am 12. November das unabhängige Gutachten, das von Maxim, einem Brandgutachter in Irland, erstellt wurde, gemeinsam mit der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh, dass dieses eben halt am 12.11. vorgestellt wurde. Wir bringen euch Ausschnitte aus der Pressekonferenz, die im Haus der Demokratie in der Greifswalder Straße in Berlin stattfand, und noch ein Interview zu dem, wie am Mittwoch, also gestern, die neue Situation nach der Darstellung des Brandgutachtens, der öffentlichen Vorstellung und ja der Pressereaktion darauf, wie das eingeschätzt wird. Des Weiteren gibt es noch eine etwas traurige Nachricht, die wir nur am Rand erwähnen wollen. Und zwar ist ja nicht nur am 7.01.2005 Uri Jalloh gestorben, sondern auch Laie Konde bei einem Brechmitteleinsatz in Bremen. Dieser Prozess wurde am 1. November, das war der dritte Prozess, eingestellt. Und bei einer Einstellung ist es so, dass keinerlei weitere Rechtsmittel eingelegt werden können und dass kein Gang zu irgendeinem weiteren Gericht noch möglich ist, sodass die juristische Berichterstattung bei Laie Konde beendet werden konnte, leider. Aber wir wollen uns hauptsächlich mit Uri Jalloh befassen, wo ja die Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorliegt und was sich jetzt durch die Pressekonferenz und die Vorstellung des Brandgutachtens der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh nun geändert hat, wollen wir in dieser Sendung behandeln. Thank you. dem anderthalbstündigen Mitschnitt der Pressekonferenz vom 12.11., bei dem das unabhängige Brandgutachten, das durch Spenden von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh erstellt werden konnte, wollen wir euch im Folgenden vorstellen. Aber vorne dran noch mal was Kurzes zu Uri Jalloh selber. Uri Jalloh ist Flüchtling, er ist geflohen aus Sierra Leone. Sein Vater und seine Mutter sind dort geblieben. Sie leben getrennt bei den Guinea. Uri Jallohs Mutter ist, nachdem sie den letzten Prozess in Magdeburg begleitet hat, tragischerweise direkt nachdem sie zu Hause wieder angekommen ist, gestorben in Guinea. Uri Jalloh schaffte es, nach Deutschland in die BRD zu kommen. Er wurde nach dem üblichen Schlüssel für Asylsuchende, die in der BRD zugeteilt werden, nach Bundesländern in das Bundesland Sachsen-Anhalt zugeteilt, kam also in die ZAST in Halberstadt und wurde von dort weiter verwiesen nach Dessau-Rostau. Damals war noch Rostau nicht an Dessau angegliedert und lebte in Rostau im dortigen Lager, das ist inzwischen abgerissen, ist einplaniert, das Gelände, und musste dort, wie ja die meisten Flüchtlinge in der BRD leider, mit Residenzpflicht leben. Und damals wurde in Rostau auch noch den Flüchtlingen nur Gutscheine und Taschengeld ausgegeben. So lebte also Uri Jalloh notgedrungenerweise ein ganz normales Leben eines Flüchtlings, ebenfalls ganz normal. Er wurde mehrfach von der Polizei kontrolliert. Obendrein hatte er eine Beziehung mit einer Deutschen, diese wurde auch schwanger und tat aber durch den Druck des Umfeldes dieses Kind zur Adoption freigeben. Und Kontakt zum Kind besteht nicht mehr. Und Uri Jalloh wurde dann am 7.1.2005 festgenommen von der Polizei. Am selben Tag noch, am 7.1.2005, Uri Jalloh qualvoll in der Zelle Nummer 5 verbrannte, wo zuvor schon Mario Bichtermann, ein Obdachloser, verstarb. Das Verfahren wurde eingestellt. Dieser verstarb im November 2002. Und zuvor ist noch eine weitere Person in den 99er Jahren gestorben. Und es gab zwei Prozesse. Bei beiden wurde von einem Selbstmord von Uri Jalloh in der Zelle ausgegangen. Und nun wurde ein unabhängiges Brandgutachten vorgestellt, in dem nicht davon ausgegangen wurde, dass Uri Jalloh sich selbst umgebracht hätte, sondern dass Brandbeschleuniger benutzt wurde und somit Uri Jalloh ermordet wurde. Und alles Genauere hört ihr jetzt. Wir beginnen mit dem Einstieg der Pressekonferenz, werden dann den Bericht von Maxim, dem Brandgutachter aus Dublin, hören. Dann wird es um die Anzeige gehen, die jetzt gestellt wurde, ehe nochmal der Brandgutachter Maxim erklären wird, warum ein Schweinedummy benutzt wurde, um die Verbrennung genauer nachzuvollziehen und vergleichen zu können mit der Leiche von Uri Jalloh, ehe es dann um die Matratze, die verwendet wurde, geht, und um das Feuerzeug. Ehe wir dann abschließend zu einem Interview mit einem Aktivisten, das ich gestern geführt habe, kommen, wo versucht wird, die neue Situation nach der Pressekonferenz und den Presseberichten einzuschätzen. Ich möchte ganz kurz das Podium vorstellen. Da haben wir zum einen die Dolmetscherin für unseren Brandgutachter, Tanja Eichler. Auf der anderen Seite Nadine Said von der Initiative Die Gedenken an Uri Jalloh. Dann Mukhtar Bahn, Mitbegründer und Freund Uri Jallohs, Humi Etzrounchu von der Initiative Gedenken an Uri Jalloh. Und unseren wichtigsten Mann, Maxim Smirnu, unseren Brandgutachter. Mein Name ist Thomas Ndinder, ich bin von Voice Refugee Forum und wir sind auch in der Initiative mit organisiert. Zu seiner Person noch kurz. Maxim kommt aus Weißrussland, hat dementsprechend sein Gutachten auf Russisch vorgestellt und jetzt die Vorstellung dessen, was an Versuchen durchgeführt wurde. Übersetzt werden wird es von der Dolmetscherin, das ist Tanja Eichert. Dobrый день. Ich bin Maxim Smirnov. Guten Tag, ich begrüße Sie und ich arbeite seit über 10 Jahren an der Aufklärung von Brandfällen. Ich habe bisher etwa 300 Brandfälle untersucht und seit November 2012 den Tod von Orijan. Bei der Untersuchung der Gerichtsunterlagen haben sich also folgende Fakten dargestellt. Eine vollständig verbrannte Matratze und sehr tiefgehende Verletzung des Körpers von Orijalo. Die Haut ist bis auf die Muskelschicht runtergebrannt, was den rechten Arm angeht und auch die Region zwischen den Beinen. Und gleichzeitig sind die Finger der linken Hand amputiert infolge des Brandes. Wichtig ist, dass im Blut des Toten keine Spuren von Carboxyhemoglobin nachweisbar waren. Und gleichzeitig ist eine erhöhte Konzentration von Cyaniden im Körper des Toten festgestellt worden. Und eine erhöhte Konzentration von Verbindungen, die aus der Verbindung von Blut und CO2 entstehen. Aus der Fachliteratur ist klar, dass Cyanide entstehen, wenn Polyurethan bei Temperaturen von über 170 Grad Celsius verbrennt. Und deswegen wurde eine Testreihe entwickelt, die die Konzentration der Gase in Verbindung mit dem Verbrennen der Matratzen in verschiedenen Temperaturen nachstellt. Wie Sie gesehen haben, sind dabei auch Brandbeschleuniger zum Einsatz gekommen. Gleichzeitig auch Teste ohne Brandbeschleuniger. Als keine Brandbeschleuniger eingesetzt worden sind, gab es keine erhöhte Konzentration von Cyaniden oder Blausäureverbindung. Das sind die Ergebnisse, wo 3/4 der Matratze worden sind. Also der Maximalwert der Cyanide ist hier bei 0,8. Eine gesundheitsgefährdende Konzentration für Cyanide beginnt etwa bei 20 Teile pro Million. 20 частиц на миллион. Das ist das gleiche Experiment und die Kurve für CO2. Например, углекислый газ. Вы видите пунктирная линия на единицу. Die zu 1, da die Linie zu 1, die gestrichelte Linie bei der 1. В этом случае это на графике показывает превышение. Это опасная доза. Da ungefähr setzt die für die Gesundheit gefährliche Dosis an. Also in diesem ersten Experiment ohne Brandbeschleuniger ist eben eine erhöhte Konzentration von CO2, aber eine niedrige Konzentration von Blausäure als Ergebnis rausgekommen. Значит, теперь у нас есть это результаты. Hier sind die Ergebnisse für Kohlenmonoxid dargestellt. Beim Einsatz von 5 Litern Benzin und der Test fand am 5. November statt. Опасная концентрация угарного газа – это больше 1200. Eine gefährliche Konzentration von CO setzt etwa ab 1200 an. Вот этот. Und hier die Konzentration der Cyanide oder der Blausäure in diesem Experiment. Того же эксперимента. Ebenfalls am 5. November beim Einsatz von 5 Litern. Ab 20 beginnt etwa die gefährliche Konzentration und die wurde hier überstiegen und reicht bis beinahe an die 30. Ebenfalls hohe Werte für CO2 sind in diesem Experiment zu sehen. Таким образом можно сделать вывод, что Sozusagen kommen wir aufgrund dieser Dinge zu folgender Schlussfolgerung, sowohl praktisch als auch theoretisch. Also die Blausäure als sozusagen Grundlage von Cyaniden. Образуется при использовании бензина или барбекю жидкости. Bildet sich beim Einsatz von Benzin oder von Grillanzünder. Также при удалении верхней части матраса уменьшается концентрация угарного газа CO. Bei den Experimenten, wo die obere Schicht der Matratze entfernt worden ist, hat sich auch die Konzentration von CO vermindert. Это все. Soweit erst einmal. Was euch als Hörerin von dem linken Medienspiegel jetzt gerade natürlich fehlt, bei der Vorstellung des Brandgutachtens von Maxim ist der Film, ein Zusammenschnitt von 8 Minuten etwa, der auf der Homepage der Initiative in Gedenken an Uri Celler zu finden ist, in dem eben dargestellt wird, wie die Versuche, die Brandversuche in Dublin durchgeführt werden und in dem gezeigt wird, wie die Versuche bei den ersten beiden Prozessen aussahen und dieses wurde gegenübergestellt. Dieses ist leider akustisch schwer machbar. Ich empfehle euch einfach, oder wir empfehlen euch einfach, auf die Homepage, auf den WordPress-Blog der Initiative in Gedenken an Uri Celler zu schauen. Dort findet ihr das Video, falls euch noch Informationen fehlen. Und wir würden jetzt weitermachen mit dem Ausschnitt, wo Tom die Anzeige gegen die Polizisten in Dessau vorstellt, die infolge des Brandgutachtens gemacht wurde. An den Generalbundesanwalt Harald Range, Brauerstraße 30, 76, 135 Karlsruhe. Berlin, 11. November 2013. Sehr geehrter Herr Generalbundesanwalt Range, hiermit erstatten wir, die Initiative in Gedenken an Uri Celler e.V., sowie folgende Einzelpersonen, Mukhtar Ba, Komi Ezro, Nadine Said, Thomas Ndinda, Michael Schumacher, Wolfram André, Strafanzeige wegen Totschlag oder Mord gegen unbekannte Polizeibeamte im Todesfall Uri Celler. Uri Celler ist am 7.01.2005 in der Zelle Nummer 5 des Dessauer Polizeireviers in der Wolfgangstraße 25 auf einer schwer entflammbaren Matratze an Händen und Füßen gefesselt worden und verbrannte bis zur Unkenntlichkeit. Trotz zahlreicher Indizien und beweiskräftiger Ermittlungsergebnisse, die dagegen sprechen, beharren sowohl die durchgängig zuständige Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau als auch die beiden Kammern der Landgerichte in Dessau und Magdeburg darauf, dass Uri Celler das Feuer selbst entzündet habe. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat weiterführende Ermittlungen im Sinne eines Tötungsdeliktes trotz neuer ausschließender Beweise stets mit der Begründung abgelehnt, es bestünden keine neuen Anknüpfungstatsachen dafür, dass Dritte sich Zugang zu der Zelle Nummer 5 verschafft haben könnten. Im Rahmen der Auswertung eines durch die Initiative in Gedenken an Uri Celler e.V. in Auftrag gegebenen unabhängigen Brandgutachtens haben sich neue schwerwiegende Hinweise ergeben, die der Möglichkeit einer ohnehin hypothetischen Selbstentzündung entgegenstehen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit von neuen Ermittlungsansätzen zur Klärung von Ausbruch und Verlauf des Feuers in Zelle Nummer 5. Wir wenden uns zum einen an Sie, weil es sich im vorliegenden Fall um eine besonders schwere Straftat mit Bezug zur inneren Sicherheit und Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland handelt, da die zu ermittelnden Täter notwendigerweise exekutive Amtsträger des Bundeslandes Sachsen-Anhalts sein müssen. Zum Zweiten wurde der Fall Uri Celler in insgesamt 4 Jahren an 2 verschiedenen Schwurgerichten des Landes Sachsen-Anhalts verhandelt, ohne dass hierbei eine adäquate Rekonstruktion von Brandentstehung und Verlauf in Zelle Nummer 5 zugelassen worden wäre. Polizei, staatsanwaltliche Ermittlungsorgane und die Justiz Sachsen-Anhalts haben in den mittlerweile 9 Jahren eine rechtsstaatliche Aufklärung des Falles trotz höchstrichterlichem Gebot boykottiert. Der Anspruch einer rückhaltlosen Aufklärung der Todesumstände Uri Cahlos erscheint uns in weiterer Zuständigkeit der Landesbehörden Sachsen-Anhalts nicht umsetzbar. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Materialsammlung mit Auflistung gewichtiger Indizien und Beweise, die weit über einen Anfangsverdacht der Tötung Uri Cahlos durch Dritte hinausweist und umfassende Ermittlungen unumgänglich machen wird. Wir spielen jetzt eine Musik, ehe wir mit weiteren Mitschnitten aus der Pressekonferenz vom 12.11. ja, weitermachen. Wir bringen euch jetzt weitere Ausschnitte aus der Pressekonferenz, wo am 12.11., also vor 2 Tagen, das neue Brandgutachten der Initiative in Gedenken an Uri Cahlos vorgestellt wurde, und befinden uns jetzt in dem Bereich, wo die Fragen gestellt wurden. Olaf Banner, auch unter anderem freier Journalist. Ich würde gerne noch mal was zur Vergleichbarkeit der Versuchssituation mit der Ausgangssituation wissen. Das eine ist, wir haben ja gesehen, das ist in so einem, sieht aus wie ein Schuppen, wo die Brandversuche gemacht wurden. In den Ermittlungsakten spielt ja der Zustand der Zelle eine relativ wichtige Rolle, Rauchabzugsanlagen und dergleichen mehr. Das würde mich einfach nochmal vom Brandgutachter interessieren, inwieweit hier auch eine Vergleichbarkeit gewährleistet ist. Ich glaube, das ist auch für die Öffentlichkeit wichtig, wenn sie den Video sieht, wirklich auch zu wissen, dass was dort passiert ist, ist mit der Zelle vergleichbar. Das würde mich zum einen interessieren und zum anderen einfach die Vergleichbarkeit von schweinischem Fleisch und körperlichem Fleisch. Das ist jetzt eine unglückliche Ausdrucksweise, aber die Frage ist, glaube ich, klar. Einfach aus einer medizinischen Sicht, weil das ist, glaube ich, auch eine Frage, die für den Laien jedenfalls und ich würde auch sagen für die allgemeine Öffentlichkeit auf der Hand liegt, ist das denn vergleichbar? An den beiden Punkten könnte ich noch mal ein bisschen zusätzliche Informationen gebrauchen. Das hat ein Nachbau der äußeren Gegebenheiten stattgefunden. Das heißt also, das, was teilweise auch in der Presse schon kolportiert worden ist, der originalgetreue oder exakte Nachbau, war auch im Film eindeutig zu sehen, ist von der Initiative nicht zu leisten. Also alleine dieser Nachbau würde in die Hunderttausende gehen, dann gäbe es dieses Gutachten heute noch nicht. Es ist der Fußbodensockel nachgebaut worden, es sind Fliesen angebracht worden, die Raumgröße entspricht ungefähr dem. Darüber hinaus sind wir als Initiative natürlich sehr offen dafür, dass alle weiteren Brandversuche in Dessau in Zelle Nummer 5 stattfinden. Da muss man nichts nachbauen, da ist das alles so und dann kann man das alles nochmal schön einschärfen. Und zu dem Rest wird der Herr Zmirno nochmal Stellung nehmen. Schwein nur so viel deswegen, weil die Haut am vergleichbarsten ist zu menschlicher Haut. Also schon seit etwa 50 Jahren werden Schweinekörper bei Brandnachstellungen verwendet? Weil auch alle Organe, einschließlich der inneren Organe, eben menschlichen Organen ähneln. Und auch was den Kurs anbetrifft, den er jetzt in der Uni Lancashire angeht, da gab es auch eben Informationen dazu, dass es seit längerer Zeit Versuche gibt, gerade bei Brandverletzungen, Schweinehaut auf Menschen zu transplantieren. Und wie die Experimente zeigen, ist sozusagen der Körper selbst nicht Teil des Verbrennens. Außer in den Experimenten, die mit Brandbeschleunigern, also Benzin oder anderen Brandbeschleunigern durchgeführt worden sind. Der nachgebaute Schuppen oder der Schuppen, der dort gebaut wurde, ist etwas größer als die Zelle von Urijalo in der Urijalo. Allerdings bewegt es sich etwa bei 3%, also ist etwa 3% größer im Umfang als die Zelle. Но у нас также стояло оборудование, которое занимает какой-то объем, так что в целом. Aber dadurch, dass auch bestimmte Messgeräte und andere Geräte in diesem Schuppen sich befanden haben, ist sozusagen da in etwa das ähnlich oder gleich in der Größe der Zelle. Ausführlich nachgefragt wurde ebenfalls nach den Matratzen von den Zuhörerinnen und welche bei den Brandversuchen verwendet wurden, welche in der Zelle Nummer 5 am 7.01.2005 vorhanden war. Und hier ein kleines Stückchen Diskussion. Ich finde das, glaube ich, wichtig, damit eben genau auch solche Zweifel gar nicht im Zweifel erstmal entstehen können. Also dass eben genau versucht wurde, die Matratzen, die auch im Gewahrsamstrakt zum Einsatz gekommen sind, die zu besorgen, was ja nicht ging, weil die Firma, glaube ich, pleite gegangen war und so weiter. Also dass solche Sachen auch vielleicht nochmal entweder jetzt benannt werden oder sie stehen im Gutachten. Was die Matratzen angeht, um es gleich nochmal ganz klar zu sagen, da geht es beim Rechtsstaat schon wieder los. Also es ist bis heute nicht geklärt, welcher. Es kommen zwei Matratzentypen in Frage. Das eine ist ein Typ, der 1999 hergestellt wurde und ein anderer Typ ab 2004. Das Verbrechen war 2005. Es ist bisher noch nicht ermittelt worden, welche Matratze genau es jetzt gewesen ist. Wir haben den Matratzentyp 2004 verwendet. Und im Übrigen kann man davon ausgehen, dass feuerfeste Matratzen, auch wenn Verbesserungen oder Verschlimmbesserungen daran stattfinden, jetzt nicht wesentlich an ihren Eigenschaften verlieren. Von der Seite her ist das gut, auch Achtner als solches zu werden, dass Fakten formuliert werden, die im Detail jetzt nicht daran hängen, ob die Matratze 1999 oder 2004 als Typus in seinen Spezifikationen festgelegt worden ist, sondern vielmehr auf den Punkt bringen, dass ohne Brandbeschleuniger das gar nicht möglich ist. Das ist die Kernaussage dieses Gutachtens. Bei den Brandversuchen in Dublin wurde ebenfalls ein Feuerzeug einbezogen. Weshalb dieses Feuerzeug eine größere Bedeutung hat, wird nun noch mal kurz erläutert, ehe wir uns dem längeren Interview mit Michael, einem Aktivisten der Initiative in Gedenken an Urijalo, zuwenden. Im Rahmen des Revisionsverfahrens in Magdeburg wurde das Feuerzeug mal untersucht, oder dieser Feuerzeugrest, den wir auch im Video gesehen haben. Und es wurde herausgefunden, dass halt nicht nur die DNA nicht dran ist, sondern vor allem sind keine Spuren und Faserreste der Kleidung von Urijalo daran und auch keine Spuren der Matratze nachweisbar an diesem Feuerzeug. Aber es sind eine enorme Menge, und das ist ein Zitat aus dem Bericht des LKA, das es untersucht hat, eine enorme Menge anderer Faserreste an diesem Feuerzeug. Daraufhin, auf diese Erkenntnis hin, hat die Nebenklagevertretung die Kammer gebeten, dieses Feuerzeug noch einmal zu untersuchen und zu spezifizieren, um welche Faserreste es sich handelt, ob es sich vielleicht um eine Polizeiuniform handelt oder um Funktionsunterwäsche oder was auch immer. Diesen Antrag hat die Kammer abgelehnt, und es ist für uns komplett unverständlich, dass das so gekommen ist. Und für uns ist es eigentlich ein weiterer Beweis dafür, dass hier Sachen nicht richtig aufgeklärt werden oder nicht richtig aufgeklärt werden sollen. Soweit unsere akustischen Mitschnitte von der Pressekonferenz vom 12.11., wo die Initiative in Gedenken an Urijalo ihr neues Brandgutachten, das sie selber in Dublin gemeinsam mit Maxim, einen Brandgutachter, erstellt hat. Und jetzt noch etwas Musik. Und wie gesagt, unter Initiative urijalo.wordpress.com findet ihr filmische Zusammenfassungen und auch die Dokumentation über die Brandversuche. Ja, und nach der nächsten Musik werden wir versuchen, so eine Art von Auswertung, Betrachtung über die Pressekonferenz zu führen. Das Interview, was ihr jetzt hört, dauerte 16 Minuten und es wurde gestern am Mittwoch geführt. Dementsprechend, wenn von gestern im Interview gesprochen wird, ist Dienstag. Gestern wurde der Brandversuch, der durch Spendengelder von der INI in Gedenken an Uri Jalloh zu Uri Jallohs Tod gemacht wurde, vorgestellt. Wie würdest du, Micha, das jetzt sehen, nachdem viel Presse anwesend war, die Staatsanwaltschaft Dessau anwesend war? Und es sehr viel darüber berichtet wurde. Was wurde denn so berichtet? Wie würdest du das sehen? Erstmal würde ich so sehen, dass bei der Pressekonferenz, bei der auch eine Anzeige erstattet worden ist, die über den Bundesanwalt läuft, und zwar wegen Tötung bzw. Mord an Uri Jalloh, dass ich die Hoffnung habe, dass das überhaupt eine Relevanz hat, weil bisher, bevor so eine große Öffentlichkeit da war, wurde das als Nische gesehen, als exotisch. Wie kann man sowas behaupten, dass jemand ermordet wird, dass Uri Jalloh sogar von Polizisten ermordet sein soll? Also das war so eine Geschichte, die ja auch dazu führte, dass unter anderem Leute von der INI kriminalisiert wurden und werden. Zum Zweiten, es ist noch nicht genau absehbar für mich, was jetzt diese ganzen Reaktionen der Presse wirklich bedeuten. Ob das jetzt in Anführungsstrichen so eine Art Eintagsfliege ist, dass ja alle nochmal ihr Entsetzen darüber äußern, was unter Umständen passiert sein kann, oder ob das wirklich eine Änderung bedeutet. Wichtig ist an der Sache, dass es zum einen weiter in der Öffentlichkeit drin ist, dass es auch schon Reaktionen gibt, dass es Menschen gibt, die aufgrund dieser Pressekonferenz ihr solidarisches Verhalten verstärken wollen. Ob das jetzt in Form von Spenden ist oder ob es Angebote sind, dass sie mitarbeiten wollen. Es geht nach vorne. Die Aussicht ist real, dass wir es schaffen, dass die Wahrheit herauskommt. Gestern war ja diese Pressekonferenz, wo der Brandversuch vorgestellt wurde. Und wie würdest du jetzt einen Tag danach die Pressekonferenz sehen, den Verlauf? Also zum einen war der Verlauf der Pressekonferenz gut, weil sowohl das Brandgutachten vorgestellt worden ist, dass die Möglichkeit für die Presse und für die Öffentlichkeit schlechthin gab, dass die neuen Ergebnisse wirklich sichtbar sind. Es wurde dieser Film vorgestellt, der im Vorweg zum Beispiel auch von der Presse aufgenommen worden ist, und da ging es um ein Skandalvideo mit solchen Bildern. Und da ist mir aufgefallen, dass während dieser Film vorgeführt worden ist, ich den Eindruck hatte, dass die Leute merken, es geht nicht darum, dass irgendwie ein Schock oder sowas verursacht wird, sondern es wird etwas, was schockierend ist, lediglich dokumentiert. Mit den Fragen der Presse hatte ich teilweise ein bisschen Schwierigkeiten, weil sehr genau nachgefragt worden ist, ob dieser Brandgutachter überhaupt der richtige ist und weil er weißrussischer Nationalität ist. Ich hatte persönlich den Eindruck, dass darüber auch in Frage gestellt worden ist, ob er überhaupt ein guter Brandgutachter sein kann, wobei er natürlich darauf verwiesen hat, dass er über 10 Jahre Erfahrungen damit hat. Ja, wie gesagt, die Auswertung des Brandgutachtens, die sicher auch bei eine Menge Journalisten, übrigens auch der Staatsanwaltschaft in Dessau, länger dauern wird, die wird es nochmal zeigen. Ich weiß nicht genau, ob versucht worden ist, das zu erschüttern oder ob das auch eine rhetorische Frage war. Mir fiel es einfach nur auf. Mir fiel auch auf, dass im Gegensatz dazu der Film, der auch die Brandversuche zeigte, als auch die Aussage des Brandgutachters, dass das wiederum dieses in Anführungsstrichen Misstrauen auch erschüttert hat. Also zumindest im Zusammenhang mit den Reaktionen der Presse. Aber jetzt unabhängig von der Presse und von dem Verlauf der Pressekonferenz, was mich zum Beispiel total gefreut hat, dass auch internationale Presse anwesend war. Und das hat man auch an den Artikeln gemerkt, vor allen Dingen vom Guardian, der, soweit ich das verstanden habe, Parallelen aufgezeigt hat von der Geschichte mit Uri Jalloh und seinem Tod und dem hier in der BRD laufenden NSU-Prozess, also entsprechende Fragen gestellt hat. Darüber, finde ich, kam unter anderem auch rüber, dass der Tod von Uri Jalloh kein Einzelfall ist, dass nicht nur er umgebracht worden ist, sondern dass es einfach eine Menge andere Leute gibt, denen das ähnlich ergangen ist. Und immer ist es so gewesen, dass entweder Ermittlungen eingestellt oder spätestens die Verfahren irgendwann eingestellt worden sind, weil, und das ist, glaube ich, so ein zentrales Ding, weil der Eindruck grundsätzlich vermittelt wird, dass es eigentlich absolut ausgeschlossen ist, dass zum Beispiel die Polizei, also die deutsche Polizei in dem Falle, einen Menschen umbringt. Das wird tabuisiert. Ich denke, dass die Pressekonferenz einen Beitrag geleistet hat, dass dieses Tabu durchbrochen wird und da wird es auch höchste Zeit. Jetzt sind wir in Berlin und das Ganze hat in Dessau stattgefunden. Die Prozesse haben in Dessau und Magdeburg stattgefunden, die beiden, die bisher gelaufen sind. Die bisherigen Prozesse, die in Dessau und Magdeburg gelaufen sind, da ging es ja im Prinzip um unterlassene Hilfeleistung mit der Folge, dass jemand gestorben ist. Da wurde ein Schichtführer der Polizeistation in der Wolfgangstraße in Dessau beschuldigt, dass er aufgrund seines Verhaltens nicht geholfen hat und deswegen sei Uri Jalloh gestorben. Das natürlich kombiniert damit, dass behauptet worden ist, also während dieser Prozesse, dass Uri Jalloh sich selber umgebracht hat, selber angezündet hat, obwohl er gefesselt war. Der Unterschied dazu ist, dass im Zusammenhang auch mit dem vorgestellten Brandgutachten von uns ganz klar gesagt wird, dass es einfach nicht möglich ist, dass er sich selber angezündet hat. Mit anderen Worten, dass dritte Personen das gemacht haben müssen. Wir gehen davon aus, dass Polizisten gemacht haben müssen. Und deswegen gab es oder gibt es jetzt diese Anzeige gegen, in dem Falle unbekannte, Polizisten aus Dessau. Wegen Mord bzw. absichtlicher Tötung. Anzeige wurde jetzt aber nicht bei der Staatsanwaltschaft in Dessau gestellt? Die Anzeige, die wurde bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gestellt. Das ist meines Wissens auch recht verzwickt, weil die Bundesanwaltschaft schaltet sich erst dann ein, wenn zum einen die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist oder wenn aus rassistischen Motiven jemand ermordet ist. Ich gehe davon aus, wenn Polizeibeamte Menschen anzünden, dann bedeutet das, dass sie, die ja im Auftrag der Regierung oder des Staates arbeiten, diesen auch gefährden, zum einen. Und zum anderen, wenn sie, wie in dem Falle, einen Schwarzafrikaner, also Uri Jalloh, anzünden, gehe ich davon aus, dass auch ein rassistischer Hintergrund von den Personen existierte, die ihn angezündet haben. Ein so ein ganz starker Hinweis darauf, dass es eben halt Benzin war, ist eben halt dieser schwarze Rauch, von dem ja auch die ganze Zeit in den Prozessen gesprochen wurde, der eben darauf hindeutet, dass es Benzin gewesen ist. Wer wird sich jetzt damit befassen eigentlich? Oder ist da irgendwas schon absehbar, wie das Prozedere sein wird jetzt? Also ich für meinen Teil kann im Moment nicht sagen, wie das Prozedere jetzt wirklich sein wird. Ich kann nur sagen, es gab ein Brandgutachten und dieses Brandgutachten weist sehr eindeutig darauf hin, dass Urigiallo angezündet worden ist. Und wir haben aber versucht, sowohl die Initiative als auch einzelne Personen mit der Anzeige an die Bundesanwaltschaft klarzumachen, hier ist ein Mord geschehen und wie jetzt das Prozedere läuft, also ob die überhaupt reagieren, das kann ich persönlich im Moment nicht einschätzen. Und wir haben das ganz absichtlich öffentlich gemacht. Also in dieser Pressekonferenz, ja, damit das nicht irgendwie untergeht in den Akten, die irgendwie zwischen Berlin und Karlsruhe hin und her gehen und irgendwann in ein paar Jahren wird gesagt, wir sehen uns nicht genötigt, übrigens ähnlich wie die Erfahrung bei den bisherigen Prozessen, überhaupt zu ermitteln und so weiter und so weiter. Die bisherigen Prozesse sind ja auch nur deswegen gelaufen, weil Gruppierungen wie die Initiative so massiv immer wieder darauf hingewiesen haben und auch immer wieder Gedenkdemonstrationen gemacht haben und auch ein Brandgutachten mit Hilfe von Spendenkampagnen bezahlt haben oder noch bezahlen müssen. Und dass selbst irgendwie die allererste Obduktion, dass selbst die eingefordert werden musste. Und es wurde irgendwie bei den offiziellen Geschichten keine großen technischen Geräte, es wurden nicht mal eine Röntgen gemacht oder irgendwie sowas. Also es wurde einfach versucht, das alles zu deckeln. Nicht nur während des Verfahrens selber, sondern auch während der Geschichten, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass die Ermittlungsbehörde, also in dem Fall die Staatsanwaltschaft, das ist ihr Job. Aber sie haben den nicht gemacht. Warum nicht? Weil sie haben keine Lust auf die Wahrheit. Das ist der Eindruck, den wir haben. Aber die werden wir auf jeden Fall noch rauskriegen. Also bisher war es so, dass die Initiative in Gedenken an Urigiallo und andere antirassistische und Flüchtlingsgruppen eben ja vor allem auf die unterschiedlichen Prozesse fixiert waren. Oder das war was eben an Aufklärung oder Nichtaufklärung bisher stattgefunden hat, ne? Dann natürlich, dass öffentliche Demonstrationen, Kundgebungen und dergleichen stattgefunden haben, aber dass im Endeffekt auf so eine staatliche Aufklärungsarbeit notgedrungenerweise gewartet wurde, ne? Und dass dieses Brandgutachten ist da ja schon was anderes. Also ich möchte daraufhin verweisen als Beispiel, vor einem Jahr, da gab es ja so eine Aktion, wo eine ganze Woche kampiert worden ist im Kalten direkt vor der Staatsanwaltschaft in Dessau. Vor einem Jahr gab es schon ganz klar die Forderung, dass ermittelt wird wegen Mord. Also bei dem, weil ja das noch die Zeit war, wo diese Prozesse gegen Schubert und so liefen, die Ermittlungen anders laufen. Natürlich auch immer mit dem Blick, ja, vermutlich hat der Staat oder in dem Falle die Staatsanwaltschaft überhaupt kein Interesse, irgendwie Ermittlungen in der Richtung zu führen. Wenn ich für mich spreche, ich habe natürlich nicht den Glauben daran, dass irgendwie eine Staatsanwaltschaft, ob in Dessau oder in Magdeburg, oder ich frage mich auch, wie das mit der Bundesstaatsanwaltschaft in Karlsruhe aussieht, dass sie irgendwie so ein wahnsinnsgroßes Interesse haben, dass aufgedeckt wird, was hier überhaupt abgelaufen ist, am Beispiel von der Verbrennung von Urigiallo in Dessau. Aber es geht darum, sie immer wieder darauf hinzuweisen, in dem Falle ist einfach mit erschlagenden Beweisen, am Beispiel des Brandgutachtens, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als in die richtige Richtung zu ermitteln, als wirklich doch ein Bestandteil dran zu setzen, dass die Wahrheit rauskommt. Also ich denke, unsere Aufgabe ist, dass wir sie im Prinzip dazu zwingen, dass sie das nicht weiter deckeln können. Also diese staatsanwaltliche Hypothese, die ja wahrscheinlich ja nicht nur von der Staatsanwaltschaft getragen wurde, ne, sondern von den Gerichten in Sachsen-Anhalt, vom Innenministerium und so weiter und so fort, die scheint ja jetzt auf jeden Fall erschüttert zu sein oder vielleicht auch widerlegt, ne? Im Prinzip ist die schon lange widerlegt. Aber was bei der Pressekonferenz rausgegangen ist, dass bestimmte Leute auch sagen, sie wäre widerlegt, die es bisher nicht gesagt haben. Und das war der eigentliche Erfolg der Pressekonferenz. Also dass beim MDR zum Beispiel stand, Uri Jalloh ist ermordet worden. Ja, vor ein paar Monaten stand noch da, die Initiative behauptet das. Und ich habe die Schlagzeile nicht geschrieben, dass er ermordet worden ist. Oder dass es ausgeschlossen ist, dass er sich alleine getötet hat. Und endlich ist es soweit. Und was das jetzt für die Zukunft heißt oder ob das wirklich eine Relevanz hat bezüglich einem Verfahren oder so, das wird sich noch zeigen. Und das ist auch abhängig davon, wie wir da weiterhandeln. Und das wird auch unter anderem bei der nächsten großen Aktion am 7.1. in Dessau eine totale Rolle spielen. Es klingt vielleicht komisch, aber irgendwie über diese, ich nehme einen Begriff, der normalerweise sehr negativ behaftet ist, über diese Penetranz ist ja überhaupt etwas nach vorne gegangen. Und ich hoffe, dass der Punkt erreicht ist, wo irgendwie das völlig egal ist, ob irgendjemand in Dessau zum Beispiel, der Stadt, wo das stattgefunden hat, sagt, ja, aber die Gerichte haben doch gesagt, die Gerichte oder der Staatsanwalt, die haben gleich am ersten Tag gesagt, Uri Jalloh hat sich umgebracht und weil sie das gesagt haben, soll er sich umgebracht haben? Das ist eigentlich völlig absurd. Ja, so Sachen gab es ja häufiger und da sind wir wieder bei der ganzen NSU-Mordserie. Also die Staatsanwaltschaft am selben Tag schon erklärt hat, dass ein rassistischer Anschlag, rassistische Morde auszuschließen seien. Also eigentlich ist doch so ein Gefühl jetzt dann, wenn die Staatsanwaltschaft sich sofort äußert und sagt, sofort nachdem irgendeine Tat passiert ist, ein Mord oder ein Bombenanschlag oder sonst was, und sofort sagt, es war kein rassistischer Anschlag oder kein rassistischer Mord, dass dann eher das Gegenteil zu vermuten ist und der Staatsanwaltschaft, wenn sie so schnelle Ergebnisse hat, überhaupt nicht oder der Polizei überhaupt nicht zu trauen ist. Natürlich, das ist eine Schutzfunktion. Das ist eine Schutzfunktion vom, um es jetzt mal allgemeiner zu formulieren, vom deutschen Staat, dass er den Eindruck erwecken will, dass da nichts Rassistisches, dass da nichts Unverhohlen, Faschistisches oder so möglich ist. Da gehen sie so weit, also am Beispiel mit dem NSU-Prozess, dass sie im Prinzip die Faschisten schützen. Wie sie es an anderer Stelle auch machen. Also auch bei kleineren Aktionen, weiß ich, wenn irgendeine Demonstration stattfindet oder so, dass auf die Gegendemonstranten draufgeknüppelt wird, bis zum geht nicht mehr und die Faschisten werden verhätschelt schon fast. Obwohl 1000 Kampagnen alleine in Sachsen-Anhalt, Kampagnen irgendwie da laufen gegen Rassismus. Inwiefern es glaubwürdig ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, dem Staat tut es immer weh, wenn es um Wahrheit geht und es nicht seine Wahrheit ist. Soweit der linke Medienspiegel im November mit einem Spezial zu Uri Jalloh und dem neuen Gutachten, das am 12.11. hier in Berlin vorgestellt wurde. Und wenn alles klappt, wird im nächsten linken Medienspiegel die ZAK, die Zeitung antirassistischer Gruppen, vorgestellt. Und alle weiteren Infos zu Uri Jalloh findet ihr unter der Homepage von Uri Jalloh.wordpress.com. www.voiceforum.com oder unter voiceforum.org oder auch unter no-lager-halle.org. Und wenn euch das jetzt alles zu schnell ist, dann schaut einfach unter medienspiegel.blogsport.de. Dort wird morgen, also falls ihr am Donnerstag die Sendung habt, alles zu finden sein. Tschüss.